Als nun Bileam merkte, dass es Jahwe gefiel, Israel zu segnen, ging er nicht, wie die vorigen Male, auf Wahrzeichen aus, sondern wandte sich gegen die Steppe. Als er nun hinschaute und Israel erblickte, wie es nach seinen Stämmen lagerte, da kam der Geist Gottes über ihn. Da trug er seinen Spruch vor und sprach: So spricht Bileam, der Sohn Beors, so spricht der Mann, dessen Auge verschlossen ist. So spricht der, der göttliche Reden vernimmt, Gesichte des Allmächtigen schaut, Hingesunken und enthüllten Auges. Wie herrlich sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnsitze, Israel! Wie Bachtäler, die sich weithin erstrecken, wie Baumgärten an einem Strom, wie Kardamomen, die Jahwe gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser. Es rinnt Wasser aus seinen Eimern, und seine Saat hat reichliches Wasser. Mächtiger als Agag ist sein König und seine Herrschaft erhaben. Gott, der es aus Ägypten hinwegführte, ist für es wie die Hörner eines Wildochsen, Völker, die ihm Feind sind, zerrt es aus und zermalmt ihre Knochen und es zerschmettert seine Dränger. Es hat sich gestreckt, gelagert wie ein Löwe und wie eine Löwin, wer darf es aufreizen? Wer irgend dich segnet, soll gesegnet sein, wer dir aber flucht, der sei verflucht. Da wurde Balak sehr zornig über Bileam und schlug unwillig die Hände zusammen. Da sprach Balak zu Bileam: Um meine Feinde zu verfluchen, habe ich dich berufen, du aber hast nur gesegnet, nun bereits dreimal. So begib dich nunmehr nur in deine Heimat. Ich gedachte dir's reichlich zu lohnen, aber Jahwe hat dich um den Lohn gebracht. Bileam antwortete Balak: Habe ich nicht bereits zu deinen Boten, die du an mich abgesandt hast, gesagt, wenn mir Balak Silber und Gold schenkte, so viel nur in sein Haus geht, so könnte ich doch dem Befehle Jahwes nicht zuwiderhandeln und irgendetwas aus eigenem Willen tun, sondern muss reden, was Jahwe mir eingibt. So will ich denn nun wieder zu meinen Stammesgenossen ziehen, aber wohlan, ich will dir eröffnen, was dieses Volk deinem Volk in der Folgezeit antun wird. Da trug er seinen Spruch vor und sprach: So spricht Bileam, der Sohn Beors, und spricht der Mann, dessen Auge verschlossen ist. So spricht der, welcher göttliche Reden vernimmt, der um die Erkenntnis des Höchsten weiß, der Gesichte des Allmächtigen schaut, Hingesunken und enthüllten Auges. Ich sehe ihn, doch nicht schon jetzt, ich erspähe ihn, aber noch nicht nah. Es geht auf ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel, das zerschlägt die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Und Edom wird Untertanenland, und Seir, sein Feind, wird Untertanenland, Israel aber verrichtet große Taten. Man wird herrschen von Jakob aus und Entronnene hinwegtilgen aus den Städten. Als er aber die Amalekiter erblickte, trug er folgenden Spruch vor: Das Vorzüglichste der Völker ist Amalek, aber schließlich neigt es sich dem Untergange zu. Und als er auf die Keniter blickte, trug er folgenden Spruch vor: Fest sind deine Wohnsitze, und auf dem Felsen ist dein Nest gebaut. Und doch ist kein dem Untergang verfallen, wie lange noch, so führt dich Assur in Gefangenschaft. Dann trug er folgenden Spruch vor: Weh, wer wird leben bleiben, wenn Gott solches verhängt? Und Schiffe von der Seite der Ketiter her, die demütigen Assur und demütigen das Land jenseits, und auch dieses verfällt dem Untergang. Hierauf machte sich Bileam auf, um wieder in seine Heimat zurückzukehren, und auch Balak zog seines Wegs.